Wir werden, Barakallahu Fikum, nachdem wir erklärt haben, was Tawhid bedeutet, wir werden heute, inshallah, mit Kitab al-Tawhid anfangen, bi-Izni ta'ala. طيب إن شاء الله بعدها نتكلمنا عن معنى التوحيد وأقسام التوحيد سنتكلم سنبدأ في كتاب التوحيد فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. قال المؤلف الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد بارك الله فيكم في فادن مت كتاب التوحيد أنفعن أنتوا the author زاكت كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الإنس والجن عفوا صحيح المومنت ايش مخبز عندس المومنت دس كيفت مين ايش كيف تريك رئيس عينس فنف ديك ما ديك ما دس يا دس ماني دس ماني ايش ديك طيب وما خلقت يا und das ist die Sache wir müssen eine andere Variante haben hier weil das überhaupt nicht geht oder wir müssen Marker machen Das gibt nicht. Doch. Wenn du links, rechts, in ja genau. Das gibt nicht. Alhamdulillah. هذا اي هذا طيب اذا بارك الله فيكم يسمعون لي نوي وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه الآية من سورة الذاريات الآية بارك الله فيكم 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بارك الله فيكم هذه الآية هي الآية التي يفهم منها غاية الخلق الماء نافية الماء نافية انتبه الماء نافية وإلا ليعبدون أي ما خلق الله الجن والإنس إلا للعبادة وأما اللام في يعبدون فهي للتعليل اللام هي بارك الله فيكم للتعليل في ليعبدون وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق وليس اللازم فلذلك هذه اللام تسمى لام التعليل الغائية الغائية فيصبح المعنى وما خلقت الجن والإنس إلا لغاية العبادة. الله ما خلق الجن والإنس إلا لغاية العبادة. والخلق هو الإيجاد، الإيجاد يعني الله سبحانه وتعالى ما أوجد الجن، الجن يا أخوة الجن، الجن عالم غيبي مخفي عنا، ومادته من الجيم والنون، وهذه المادة تدل على الخفاء والاستتار. يعني الجن عالم غيبي مخفي عنا، وكذلك منه الجنة الجنة والجنة كله منها. وأما الإنس سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، لذلك سمي الإنس إنس لأنه يأنس الآخر يعيش مع بعضه. وأما قول الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، وفسر بمعنى آخر يتذللون لبالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ومن أعظم الطاعة أن يوحد سبحانه وتعالى. لذلك أعطى الله سبحانه وتعالى البشر عقولا، وأرسل إليهم رسولا، وأنزل عليهم كتبا. والغاية من خلق الإنس والجن ليست كما الغاية من خلق البهائم، لأنه في الجن والإنس في غاية، في يعني في حكمة في الخلق. ولذلك بارك الله فيكم، ليست الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس هي أن الله سبحانه وتعالى يريد نفعهم أو يريد ضرهم، إنما الله سبحانه وتعالى خلقهم ليعبدوه ليوحدوه. إذن صار معنى الآية وما أوجدت الجن العالم الغيبي المخفي عنا والإنس الذي يأنس بعضهم إلى بعض ويتحرك بعضهم إلى بعض إلا لغاية التوحيد ولغاية فعل الطاعات وترك المحظورات. ومن أعظم الطاعات التوحيد، ومن أعظم الحرام الشرك بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دسبوخ فن توحيد. Haben in den letzten Unterrichten erklärt, was Tauhid bedeutet. Tauhid bedeutet allgemein die Bestätigung der Einzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala in der Anbetung, in der Gottheit und Herrschaft und in seinen Namen und Attributen. Die Bestätigung der Einzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala in diesen drei Kategorien. Und heute machen wir weiter, und zwar Allah, der Autor, rahimahullah ta'ala, von dem Buch von At-Tawhid, sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Dhariyat, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, das ist die Sura 1:56. Ja, weiß. Aber ich will das rausholen. طيب. بارك الله فيكم in سورة الذاريات، die Sura 51 سورة الذاريات. لا سورة الذاريات دي سورة 51 آية 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sinn gemäß übersetzt. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Damit sie mir dienen. Und hier, barakallahu fikum, werde ich jetzt diese Aya nehmen und erklären, damit man versteht, was damit gemeint wird. Und vielleicht ein bisschen etwas von der arabischen Sprache wäre nicht verkehrt. Und zwar, barakallahu fikum, ma in der arabischen Sprache. Wa, das ist barakallahu fikum, und. Ma, das ist ein Artikel in der arabischen Sprache oder Partikel, damit man etwas verneint. Khalaqtu, khalaqtu. Barakallahu fikum, khalaqtu, das bedeutet erschaffen. Erschaffen, was bedeutet erschaffen? Dass man, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Djinn und diese Menschen und alles subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, und es gab kein Beispiel davor. Das wird, Allah hat sie alle von nichts erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Wir waren nicht, die Erde war nicht, und sowas, Allah hat alles erschaffen. Die Leute werden sagen, wie? Von nichts kommt nichts. Ja, für uns von nichts kommt nichts. Aber für Allah ist das anders. Weil er der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Und er braucht nicht diese, er braucht nicht diese Bedingungen, die eigentlich für uns gelten als Geschöpfe. Weil er der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Das ich habe erschaffen. Al-Jinn. Al-Jinn. Passt auf, barakallahu fikum. In der arabischen Sprache, die Buchstabe Jin und die Buchstabe Nun, diese, wenn sie zusammenkommen, dann heißt das meistens etwas, was versteckt ist. Versteckt. Al-Jinn, das sind Geschöpfe. Das sind Geschöpfe. Geschöpfe. Creature. Die sind Geschöpfe, die uns verborgen sind. Wir sehen sie nicht. Die sehen aber uns. Und deshalb, wir wissen nicht, wie das genau ist, die Welt von Djinn. Wir haben ein paar Beweise. Aber Al-Djinn, die sind ein Welt an sich selbst, oder etwas, was wir selber nicht sehen und nicht genau wissen. Al-Ins in der Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Al-Ins, barakallahu fikum, die sind natürlich die Menschen. Passt auf aber. Warum werden die Menschen Ins genannt? Menschen werden Menschen genannt in der arabischen Sprache. Al-Ins, barakallahu fikum, die sind diese Leute, die ya'nasu ba'dhum, das heißt, sie leben zusammen. Sie leben zusammen. Sie kommen zusammen. Sie wollen immer in Gruppen sein, zusammen sein. Und von hier kommt das Wort Al-Ins in der arabischen Sprache. Und barakallahu fikum, die Welt von Al-Ins, die sind die Menschen. Der Vater ist Adam alayhi as-salam. Illa in der arabischen Sprache, barakallahu fikum, das ist etwas ausgenommen. Das ist ein Partikel für die Ausnahme. Ja, außer liya'budun, Pass auf. Liya'budun, es gibt hier diese Lam. Diese La ist sehr wichtig hier. Ich habe die Djinn und die Menschen nur, und das ist diese nur, illa, ja, damit, hier diese Lam ist damit. Damit was? Damit sie mir dienen. Ya'budun. Warum ist diese Lam wichtig? Barakallahu fikum, da habe ich Sprache. Du sagst, das Fenster wurde gebrochen durch den Stein. Jemand hat einen Stein geworfen. Das Fenster wurde, das Glas wurde gebrochen durch den Stein. Das ist mit Sicherheit ist das so. Aber hier, diese Lam hier, das heißt, Allah hat die Jinn und die Menschen erschaffen, damit sie Allah dienen. Das heißt aber, nicht unbedingt, dass sie Allah dienen. Das heißt, Zweck. Diese Lam bedeutet Zweck. Allah hat die Menschen und die Djinn und die Menschen Zweck Gottesdienst oder Zweck, Barakallahu fikum, Anbetung erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Liya'budun bedeutet Anbetung. Das wird Allah hat die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie Allah anbeten. Dass sie Allah anbeten. Deshalb haben einige Gelehrten mit Ya'budun das so erklärt. Die haben gesagt, Yuwahidun. Das heißt, damit sie meine Einzigkeit bestätigen. Das heißt, alles Menschen und Djinn und alle Geschöpfe sind erschaffen worden, damit man die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt, damit man Allah anbetet. Einige Gelehrten haben gesagt, die Bedeutung hier, damit sie meine Befehle durchführen und meine Verbote meiden. Und natürlich auch, das ist richtig, Befehle durchführen und Verbote meiden, das ist das Gleiche. Warum? Weil das höchste von Befehlen ist, dass wir Allah allein und einzig anbeten. Und das Schlimmste von Verbotenen ist, dass wir Schirk begehen. Deshalb, Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen, damit wir kein Schirk begehen, damit wir seine Einzigkeit, subhanahu wa ta'ala, bestätigen, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala, passt auf, das ist sehr wichtig hier, deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala uns, barakallahu fikum, Kopf gegeben und wir haben Verstand. Das heißt, unser Verstand sagt uns, dass wir Allah allein einzig anbeten. Aber die Tiere, die haben keinen Verstand. Dann Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Propheten gesandt. Propheten. Und diese Propheten sind dafür da, damit sie uns verkündigen, was Allah von uns will. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Bücher herabgesandt. Oder man sagt auch Schriften. Damit wir Allah allein einzig anbeten. Das heißt, Barakallahu fikum, Zweck und Ziel der Schöpfung ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen, dass wir Allah allein einzig anbeten, dass wir seine Einzigkeit bestätigen. Und wenn man das versteht, dann versteht man, wie wichtig Tawhid ist, weil das das Gesamte ist. Und ohne Tawhid, la hawla wa la quwwata illa billah, barakallahu fikum, haben wir nicht erreicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وقوله تعالى ولقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل الآية 36. هنا بارك الله فيكم نفس الكلام. ولقد هي طبعا هنا القد للتحقيق واللام مطأ لقسم مقدر، يعني في قسم. ولقد بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة. الأمة بارك الله فيكم تأتي بمعاني، الأمة تأتي في كتاب الله بمعاني، ولكن هنا المعنى طائفة من الناس، يعني في كل طائفة من الناس. بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا، أما الأمة في كتاب الله فتطلق على معاني، تطلق على معاني. أولا الطائفة، لاحظ الطائفة. ثانيا كما هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ثانيا الإمام، الأمة بمعنى الإمام. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، فهنا بمعنى الإمام، يعني إبراهيم كان إماما. المعنى الثالث بارك الله فيكم جزاك الله خير الملة. الملة إن وجدنا آباءنا على أمة، على أمة أي على ملة، يعني مثل الدين. أما المعنى الرابع فهو بمعنى الوقت، وقت. قال تعالى والذكر بعد أمة، يعني زمن، في قصة يوسف. والذكر بعد أمة أي تذكر بعد أمة. والذكر بعد أمة أي ذكر بعد زمن. وطبعا تأتي بمعنى آخر وهو النوع أو الجنس، النوع أو الجنس، لقوله تعالى إن هي إلا أمم أمثالكم، يعني أجناس أنواع مثلكم. أما هنا في الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معناه أننا بعثنا أرسلنا في كل طائفة من الناس رسولا. والحكمة من إرساله، انتبه، إقامة الحجة على الناس. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، إقامة الحجة على الناس. والرحمة، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل رحمة للناس حتى يتعلموا أمرهم ويعرفوا دينهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن أول الأمور وأهمها التي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجلها الرسل والأنبياء، قال تعالى أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله. هنا العبادة، إذن أن هنا تفسيرية، تفسيرية، وقيل مصدرية، يعني بأن اعبدوا، ولكن هنا بارك الله فيكم تفسيرية. أن اعبدوا أي تذللوا لله بالعبادة. وسبق تعريف العبادة، عرفنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنب أي ابتعد عنه واجعله في جانب وأنت في الجانب الآخر. وانتبه يا أخي في كتاب الله يعني يأتي هذا المعنى. في عندك الحرام وعدم القرب والاجتناب. يا أخي أكثر درجات الحرام هو الاجتناب. يعني أنت تجتنبه وتجعله في جانبه. أما عدم القرب ما تقربه، وأما الحرام فقد تقربه ولكن ما تفعله، قد تكون في جانبه ولكن ما تأخذه. ولكن لما يقول اجتنبوه أي ضعه في جانب وأنت في الجانب الآخر. واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت بارك الله فيكم جزاكم الله خير من الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، الإنسان يتجاوز الحد. كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة لما طغى تجاوز الماء الحد صار فيضان، حملناكم في السفينة أي تجاوز حده. وأفضل ما قيل في الطاغوت كلام لابن القيم رحمه الله تعالى، قال ما تجاوز به العبد حده. شوف ما تجاوز به العبد حده من، لاحظ، متبوع أو معبود أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من متبوع كالكهان والسحرة وعلماء السوء. معبود مثل الأصنام. مطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله، أو مثل فرعون وغير هؤلاء. فذلك بارك الله فيكم إذا اتخذهم الناس أربابا من دون الله سبحانه وتعالى فأصبحوا طواغيتا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فذلك يقال عنهم طواغيت. فلذلك بارك الله فيكم انتبه. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالة الآية هنا أن الأصنام من الطواغيت. الأصنام من الطواغيت، هو لا بد أن يبتعد الإنسان عنها. لابد أن يبتعد الإنسان عنها. لماذا يا أخوة؟ وطبعا هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. شوف لا إله إلا الله، هذه الآية فيها هذا المعنى. لا إله نفي، النفي نفي كل شيء، إلا الله إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، فمنهم من هدى الله، يعني من الناس من هداه الله فعبد الله واجتنب الطاغوت، ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من عبد الطاغوت واتبع الطاغوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك بارك الله فيكم هذه الآية دليلة على أن كل الرسل دعوا إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ما في رسول ولا نبي إلا كان يأتي بهذا. فانتبه لهذا يا رعاك الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. دي نيكست آية ألز بفعيس. So the author, they had ein, the author, barakallahu fikum, rahimahullah ta'ala, they had sozusagen eine ein System in seinem Buch, in dem er die Ayat bringt und dann zum Teil erklärt und am Ende erklärt den Sinn, warum man diese Ayat nimmt. Und zwar, barakallahu fikum, die Surat An-Nahl, das wird die Surat 16, die Ayat 36. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet At-Tagut. Der hat ihr gesagt, die falschen Götter. Unter ihnen gibt es manche, die Allah recht geleitet hat, und unter ihnen gibt es manche, an denen sich das Irregehen bewahrheitet hat. So reist auf die Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Pass auf. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Diese لقد لام بارك الله فيكم. Das ist, es gibt dabei hier so wie schwören. قد in der arabischen Sprache, das ist etwas, was geschieht. Das ist ein Artikel, das hat den Sinn, dass dies geschieht. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat das schon beschlossen. وَلَقَدْ بَعَثْنَا. بَعَثْنَا bedeutet gesandet oder gesandt, gesandt, entsandt oder geweckt. فِي كُلِّ أُمَّةٍ. فِي كُلِّ أُمَّةٍ. In jeder Gemeinschaft. Und zwar, barakallahu fikum, das Wort Umma im Koran hat verschiedene Bedeutungen. Das ist nicht nur eine Bedeutung, wie man denkt. Das Wort Umma hat fünf Bedeutungen. Schauen wir, wie unser Koran reich ist. Subhanallah. Das Wort Umma bedeutet erstmal Gruppe von Menschen. Oder sag mal Gemeinschaft. Und das ist hier, was wir haben. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ. Das heißt, wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Dann, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, Imam. Umma bedeutet Imam. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Das barakallahu fikum in Surat An-Nahl auch, der 120. Auch 16, der 120. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ibrahim ist eine Umma. Das wird ein Imam. Dann barakallahu fikum, die dritte Bedeutung, das ist wie Religion. Religion. Inna wajadna abana ala umma. Methode, Religion. Wir haben unsere Väter so nach dieser Religion, nach dieser Methode gefunden. Wie zum Beispiel in Surat Az-Zukhruf. Dann barakallahu fikum, das ist jetzt hier. Viertens, das ist Zeit. Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt bezüglich Yusuf alayhi salam, وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّة. Er hat sich erinnert nach einer bestimmten Zeit, aber er hat gesagt Ummah. Und fünftens, إِنْ هِيَ إِلَّا أُمَّ مَنْ أَمْثَالُكُمْ, das bedeutet Art. Die sind auch Arten wie ihr. Art. Deshalb, barakallahu fikum, eine Sache, man muss verstehen, was gemeint wird. Wenn zum Beispiel das Wort Umma fünf verschiedene Bedeutungen hat im Koran, aber in dieser Ayah, welche Bedeutung hat das? Da braucht man wissen. Braucht man zu wissen, wie das aufgebaut ist in der arabischen Sprache. Deshalb, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ Umma hier, Rasula, das wird in jeder Gemeinschaft, in jeder Gruppe, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Gesandten entsandt. Und der Gesandte, passt auf jetzt, Barakallahu fikum, Gesandter. Wir haben natürlich Prophet und wir haben Gesandter. Gibt es Unterschied zwischen Gesandter und Prophet? Ja. Die Gelehrten, die haben verschiedene Bedeutungen erklärt. Da haben sie gesagt, ein Gesandter, der bekommt eine Religion, ein Prophet, der verkündet die Religion von dem anderen Gesandter. Einer bekommt Religion, der andere verkündet. Zweitens, die haben gesagt, ein Gesandter bekommt ein Buch, ein Schrift von Allah. Ein Prophet nicht unbedingt, sondern der ruft zur Schrift von dem vorigen Gesandten. Eine dritte Ansicht, ein Gesandter muss Da'wah machen, aber der Prophet muss nicht. Und das finde ich nicht richtig. Weil jeder Prophet verkündigt auch die Religion. Wenn die Ulama und die Duat, die machen das, ein Prophet macht das nicht. Deshalb, Allah Ta'ala, das Beste ist, Barakallahu Fikum, ein Gesandter und ein Prophet, die sind allgemein und die sind spezifisch. Jeder Gesandter ist Prophet und Gesandter. Und jeder Prophet auch. Aber wenn die zusammenkommen, dann ein Gesandter ist derjenige, der die Religion und die Schrift bekommen hat, und der Prophet ist der Verkünder dann danach. Der holt nicht neue Religion. Und umgekehrt. Aber jeder Gesandter ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist automatisch ein Gesandter, so sagen die meisten Gelehrten. Wallahu ta'ala ala ala. Auf jeden Fall hier Gesandt. Also wir haben in jedem Volk einen Gesandter. Das heißt, wenn die Leute sagen, es gab keinen Gesandten in unserem Volk, das stimmt nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in jedem Volk, in jeder Gruppe hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Gesandten erweckt. Warum? Der Sinn. Was ist der Sinn von Entsandung des Propheten, von Gesandten und Propheten? Was ist der Sinn? Erstens, Iqamat al-Hujja. Also die Aufklärung. Aufklärung. Damit die Menschen nicht sagen, wir haben niemanden bekommen, der uns die Wahrheit erklärt hat. Das ist Aufklärung, Verkündigung. Barmherzigkeit. Aufklärung, Verkündigung, Barmherzigkeit, Beweis. Damit die Menschen nicht sagen, wir haben niemanden gehabt. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten von uns erweckt. Also die sind Menschen wie wir. Allah könnte doch uns Engel schicken. Nein. Hat uns Menschen geschickt. Damit wir nicht sagen als Menschen, ach, oh Allah, du hast uns Engel geschickt. Die Engel sind anders als wir. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala Menschen entsandt. Das Ganze, warum? Also, was ist weg? Allah ist weg. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Gesandten in jedem Volk erweckt hat. Das ist weg. Ani'budullaha. Anbetung. Wajtanibu al-Taghut. Schirk meiden. Anbetung Allahs und Schirk meiden. Das ist der Sinn. Und das ist La ilaha illa Allah. La ilaha bedeutet, اجتنبوا الطاغوت, kein Schirk begehen. Illa Allah, dass wir Allah allein einzig anbeten. Und deshalb, barakallahu fikum, kommt zu diesem Wort, طاغوت. Al-Ibadah an-i'budu Allah haben wir erklärt. Da brauchen wir nicht nochmal. Was bedeutet Anbetung, haben wir erklärt. Das ist ein allgemein Wort für alles, was Allah liebt und mag, subhanahu wa ta'ala akzeptiert Taten, Wörter, äußerlich, innerlich. Und wir richten das an Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet jetzt Tawud? Tawud in der arabischen Sprache kommt von Tara. Tara. Tara bedeutet, barakallahu fikum, Maß überschreiten. Oder Grenze überschreiten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jari. Das als das Wasser den Maß überschritten hat, dann haben wir euch mit dem Schiff getragen. Also die waren mit dem Schiff. Deshalb, barakallahu fikum, tagha bedeutet überschreiten von Maß. Und deshalb, wir nennen die Person, die viel Unrecht tut, wir sagen ihm, warum dieser Turian im Arabischen? Deshalb, Tarut ist nicht nur Kafir. Ein Moslem auch könnte Tarut sein, weil er Unrecht tut. Deshalb, Tarut bedeutet, barakallahu fikum, das bedeutet übertreiben in Ungerechtigkeit. Übertreiben in Ungerechtigkeit. Und das Schönste ist, was Ibn al-Qayyim erklärt hat, was Tarut ist. Er sagte, kullu ma tajawaza bihi al-abdu hadda. Alles, was ein Diener in ihm Maß überschreitet. Von Matbu' gefolgten, Ma'bud angebeteten oder gedienten und Muta' barakallahu fikum Gehorsamkeit, das wird in Gehorsamkeit, das wird jemanden Gehorsamkeit zu leisten. Jemanden Gehorsamkeit zu leisten. Das wird überschreiten in Folgen von einer Person oder in Anbeten von einer Person oder wal'iyadu billah in Gehorsamkeit. Das könnte eine Person sein, das könnte ein Gegenstand sein. Das ist At-Tarut. Beispiel. Man folgt Magier und Wahrsager und man überschreitet hier die Grenze. Dann diese Magier, die das akzeptieren, die sind Tawarit. Pass auf jetzt. Und wenn jemand ihnen folgt, da hat man die angebetet, wal'iyadu billah. Dann Angebeteten, das sind barakallahu fikum wie Asnam, das wird Götzen. Die Leute haben in Götzen Maß überschritten, die Grenze überschritten, die sind Steine und Bäume, die können nicht tun. Aber die Leute, die nehmen sie als Vermittler zu Allah und deshalb, die sind Tawari. Und in der Aya bedeutet hier, in der Aya, hier in dieser Aya speziell, das bedeutet Al-Asnam. Gehorsamkeit zu leisten, das sind zum Beispiel wie die Führer und die Herrscher. Wenn diese das Erlaubte als verboten erklären und das Verbotene als erlaubt erklären und die Leute folgen ihnen, trotz dass die Leute wissen, dass das falsch ist, dann, wa'liyadu billah, sie beten sie an. Und sie haben die als Tawarit, wenn sie das natürlich das akzeptieren. Weil die Leute auch Isa a.s. anbeten. Aber akzeptiert Isa, dass die Leute ihn anbeten? Natürlich nicht. Deshalb At-Tawarit ist derjenige, der damit auch einverstanden ist. Derjenige, der damit einverstanden ist. Was ist der Sinn in dieser Aya? Das wird Allah hat in jedem Volk einen Propheten, einen Gesandten, damit wir Allah allein einzig anbeten. Und damit wir in niemanden die Grenze überschreiten, indem wir diese Person oder diesen Gegenstand oder Baum oder Stein, dass wir Maß überschreiten, indem wir das gleich Allah setzen. Möge Allah in der Anbetung, möge Allah uns bewahren. Und das ist der Sinn. Und das ist eine sehr, sehr, barakallahu fikum, wichtige Ayah zu lernen. Und ich hoffe, dass man das versteht. At-Tahut. Nicht jeder Kafir ist automatisch Tahut. Aufpassen. Nicht jeder Kafir ist automatisch Tahut. Und nicht jeder Tahut ist Kafir. Es kann sein, dass ein Muslim auch Tahut wird. Weil er so, wal-iyadu billah, vom Wulm Ungerechtigkeit macht, dass er die Grenze überschreitet. Von Ungerechtigkeit. Uns kann Kafir sein, uns kann Muslim sein. Deshalb muss man aufpassen, weil einige Leute heute, die vermischen die Sachen. Und hier Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت, das bedeutet, اجْتَنِبُوا, pass auf. Wir sagen auf Deutsch meiden, aber im Arabischen, اجْتَنِبُوا bedeutet, was bedeutet اجْتَنِبُوا? اجْتَنِبُوا kommt von Seite und Seite. Das heißt, du bist auf dieser Seite und Tahut ist auf der anderen Seite. Das heißt, du gehst weg davon. Du bist auf der anderen Seite davon. Im Koran findet man, Allah sagt zum Beispiel, es ist verboten, das zu machen. Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kommt diese Sache nicht nahe. Und dann اجتنبوه. اجتنبوه ist das Höchste. Also du bleibst auf der Seite und das andere auf der anderen Seite. Kommt nicht nah, das wird, komm nicht nah, das ist verboten, aber komm nicht nah. Verboten, du kannst dabei sein, aber du machst das nicht, oder du isst das nicht, oder du trinkst das nicht. Und das ist barakallahu fikum die Sache. Deshalb manche Leute, die unwissend sind, die sagen dir, wo gibt es im Koran, dass Alkohol oder Berauschendes verboten ist? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, اجتنبوا. Die wissen nicht, was das bedeutet. Ich denke, wo bedeutet, du sollst überhaupt nicht näher kommen. Du lässt Alkohol auf der anderen Seite und du bist auf der anderen Seite. Überleg dir. Du bist weg, weit weg davon. Und das ist in der arabischen Sprache so schön hier erklärt, barakallahu fikum. Aber der Sinn ist für uns, an i'budullaha wa ijtanibu at-taghut. Dient Allah, betet Allah an, meidet at-taghut, egal was von Acht. Das ist La ilaha illallah. Und das ist der Sinn unserer Schöpfung. Und das ist Zweck der Entsendung von den Propheten und Gesandten. Und das ist unsere Aufgabe in diesem Leben. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir stoppen hier in Italien. Das nächste Mal machen wir weiter mit den Ayat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch alle. Versteht ihr oder rede ich? Nein.